So läuft der Hase nun mal. Sehr viele Leute mussten sich an sehr viele Regeln halten, damit ein so großes Königreich wie das ägyptische funktionieren konnte. Und es waren nicht nur Sklaven, Soldaten und Bürokraten, die zu gehorchen hatten. Alle mussten die Regeln befolgen. Regeln wie: Arbeite hart, hab viele Kinder, zahle deine Steuern, tu, was der Pharao von dir verlangt. Wenn die Menschen die Regeln befolgten, herrschten Ruhe und Ordnung im Königreich. Wenn sie sich dagegen auflehnten, gab es Chaos. Allerdings war es nicht einfach, die Leute zum Einhalten der Regeln zu bewegen. Vor allem, weil viele dieser Vorschriften extrem ungerecht waren. Sie machten einige Menschen sehr wohlhabend, während sie andere zu einem Leben in Armut verdammten. Sie erlaubten reichen Jungs, zur Schule zu gehen und zwangen reiche Mädchen, zu Hause zu bleiben. Arme Jungs und arme Mädchen durften weder zur Schule gehen noch zu Hause bleiben. Sie mussten auf den Feldern schuften. Die Unterschiede, die zwischen den Leuten gemacht wurden, hatten nichts mit irgendwelchen Naturgesetzen zu tun. Es war nicht die Schwerkraft, die manche Menschen versklavte oder Mädchen von den Schulen fernhielt. Es waren menschengemachte Regeln. Stell dir den Schüler Pepi vor, wie er das Bauernmädchen Maat auf der Straße trifft. »Wo willst du hin?«, fragt Maat. »Ich gehe zur Schule, um lesen und schreiben zu lernen«, antwortet Pepi. »Wenn ich groß bin, werde ich ein wichtiger Bürokrat.« »Ich will auch zur Schule gehen und eine wichtige Bürokratin werden«, ruft Maat. »Aber ich muss auf dem Feld arbeiten. Wir ernten heute Zwiebeln. Warum können wir nicht tauschen? Ich gehe zur Schule und du erntest Zwiebeln.« »Tut mir leid, aber das verstößt gegen die Regeln«, sagt Pepi. »Mein Vater ist ein reicher Bürokrat, deswegen muss ich zur Schule gehen. Deine Eltern sind arme Bauern.« Deshalb musst du Zwiebeln ernten. Und selbst wenn deine Eltern reich wären, du bist ein Mädchen. Du darfst sowieso nicht in die Schule. Ich habe 3 Schwestern, keine von ihnen geht zur Schule. Das ist so unfair, schimpft Maat. Wer hat diese bescheuerten Regeln erfunden? Niemand hat mich je gefragt, ob ich ihnen zustimme. Also, ich war es nicht. Ich bin erst 10. Als ich auf die Welt kam, existierten die Regeln bereits. Wie sagen die Erwachsenen noch gleich? So läuft der Hase nun mal. Pff, der Hase läuft aber auch nur für euch,